Verehrte Hörerinnen und Hörer, RIAS Berlin wiederholt heute die Funkfassung einer Dramatisierung von Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie, die bei den Berliner Festwochen des Jahres 1962 einiges Aufsehen erregt hat. Die Autoren, der Regisseur Professor Willi Schmidt und der Komponist Erwin Hartung, haben damals auf der Suche nach einer Bühne, die sich ihres gemeinsamen Werkes annehmen wollte, es war dann die Deutsche Oper Berlin, ein Tonband hergestellt, das ursprünglich nur den Zweck hatte, den Theaterleitern, die bekanntermaßen zum Lesen von Stücken wenig Zeit finden können, die Lektüre dieser Dramatisierung zu ersparen und ihnen beim Zuhören einen Eindruck von der Verfasserabsicht zu vermitteln. RIAS Berlin aber erschien dieses Arbeitsband so bemerkenswert und gerade in seiner skizzierten Form so in sich geschlossen, dass der Sender glaubte, es auch einem größeren Hörerkreis präsentieren zu sollen. Das Werk heißt im Untertitel »Eine Demonstration in Wort, Musik, Tanz und Pantomime«. Es versucht also die verschiedenen Ausdrucksformen, deren sich die Bühne zu ihrer Art von Wahrheitsfindung bedient, zusammenzufassen. Das Hörbild, das wir Ihnen jetzt vermitteln wollen, kann naturgemäß nur dem Wort und der Musik gerecht werden. Doch schien uns das Demonstrative des Versuches durch diese Beschränkung keineswegs gemindert, da die optische Ergänzung ihrer eigenen Vorstellungskraft überlassen bleibt. Die Aktualität des Themas aber hat seit der Entstehung der Erzählung im Jahre 1914 auf beklemmende Weise zugenommen, da Franz Kafkas damals scheinbar absurde und monströse Gesichte zu der Wirklichkeit geworden sind, in der wir leben und die wir zu bestehen haben. Franz Kafka in der Strafkolonie. Die Bühne ist leer und hell. Eine sanft ansteigende weite Fläche, vergitterter Horizont. Im Mittelgrund der Apparat. Ein Block aus menschlichen Leibern, 5 Tänzer, 3 Tänzerinnen in schwarzem Trikot, die Gesichter unkenntlich, durch Hebel und Stangen miteinander verbunden. Sie stehen auf unterschiedlich hohen Podesten. Der Apparat ist zunächst unter einer Plane mit Tarnanstrich verborgen. Eine Leiter. Ein Lautsprecher in einem Gestell, das den Umriss eines Menschen nachahmt. Ein Haufen übereinandergeworfener, eiserner Klappstühle. Es treten auf aus der Tiefe des Raums der Verurteilte, ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht, an Füßen und Händen bis zum Hals gefesselt, und der Soldat, bewaffnet. Sie kommen hintereinander langsamen Schrittes, wie die Fesselung des Verurteilten es nur zulässt. Stellen sich links vorn auf, mit dem Rücken zum Zuschauer. Es treten auf, fast gehetzt, der Offizier und der Reisende. Der Offizier nimmt im Gehen die Mütze ab und wischt mit einem zarten Damentaschentuch das innere Lederband aus. Er setzt die Mütze wieder auf und sagt in die letzten Schritte, sich zum Reisenden umwendend: Es ist ein eigentümlicher Apparat. Er enthüllt den Apparat, indem er die Plane zurückschlägt. Er steigt die Leiter und bewegt einen Hebel. Einige Stangen. Und noch einen Hebel. Der Offizier steigt von der Leiter herab und blickt in einer Art Anbetung zu dem Apparat auf. Jetzt ist alles fertig. Der Offizier klemmt sich die Damentaschentücher in den Uniformkragen. Der Reisende: Diese Uniformen sind doch für die Tropen zu schwer. Der Offizier: Gewiss, aber sie bedeuten die Heimat. Wir wollen nicht die Heimat verlieren. Nun sehen Sie aber diesen Apparat. Bis jetzt war noch Händearbeit nötig. Von jetzt an aber arbeitet der Apparat ganz allein. Es kommen natürlich Störungen vor. Ich hoffe zwar, es wird heute keine eintreten. Immerhin, man muss mit ihnen rechnen. Wollen Sie sich nicht setzen? Er nimmt einen der Eisenstühle und klappt ihn auf. Der Reisende setzt sich. Danke. Der Offizier: Ich weiß nicht, ob Ihnen der Kommandant den Apparat schon erklärt hat? Nein. Er ist eine Erfindung unseres früheren Kommandanten. Haben Sie von unserem früheren Kommandanten gehört? Nein, nicht? Nun, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Einrichtung der ganzen Strafkolonie sein Werk ist. Wir, seine Freunde, wussten schon bei seinem Tod. Der Reisende unterbrechend: Er ist tot? Der Offizier düster: Ja, aber er lebt weiter. Wir, seine Freunde, wussten, dass die Einrichtung der Kolonie so in sich geschlossen ist, dass sein Nachfolger, und habe er 1000 neue Pläne im Kopf, nichts von dem Alten wird abändern können, den Apparat eingeschlossen. Unsere Voraussage ist auch eingetroffen. Der neue Kommandant hat es erkennen müssen. Schade, dass Sie seinen Vorgänger nicht gekannt haben. Das war noch ein Mann. Aber ich schwätze, und sein Apparat steht hier vor uns. Ich habe gleich bei den allerersten Versuchen mitgearbeitet und war bis zur Vollendung daran beteiligt. Das Verdienst der Erfindung allerdings gebührt ihm ganz allein. Er salutiert vor dem Apparat. Ich will Ihnen die Arbeitsweise des Apparats zunächst beschreiben und dann erst die Prozedur selbst ausführen lassen. Sie werden ihr dann besser folgen können. Da ist vor allem die Egge. Eine gewissermaßen volkstümliche Bezeichnung, die sich im Laufe der Zeit ausgebildet hat. Der Reisende: Die Egge? Ja, die Egge. Der Name passt. Das Ganze wird eggenartig geführt, wenn auch viel kunstgemäßer. Er setzt einen Teil des Apparats in Bewegung. Musik. An Hebeln und Stangen. Dabei erklärt er dem Reisenden, die Mittel zur Erhaltung der Maschine sind heute sehr eingeschränkt. Auf Anordnung des neuen Kommandanten, dem alles nur zum Vorwand dient, alte Einrichtungen zu bekämpfen. Deshalb arbeitet die Verwaltung des Ersatzteillagers mit boshafter Verzögerung. Er steigt von der Maschine herunter und wäscht sich in einem Kübel die Hände, die er durch eifriges Schlenkern trocknet. Wie ich aber in der Zwischenzeit den Apparat in Gang halten soll, darum kümmert sich niemand. Er kehrt zum Reisenden zurück. Bei diesem Teil des Apparats sind Störungen besonders schmerzlich, denn der Egge ist die eigentliche Ausführung des Urteils überlassen. Der Reisende: Wie lautet denn das Urteil? Der Offizier: Sie wissen auch das nicht? Der Reisende verneint mit einem Kopfschütteln. Der Offizier: Verzeihen Sie, wenn vielleicht meine Erklärungen ungeordnet sind. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Die Erklärungen pflegte früher der Kommandant selbst zu geben. Der neue Kommandant aber hat sich dieser Ehrenpflicht entzogen. Dass er jedoch einen so hohen Besuch, der Reisende wehrt ab, der Offizier unbeirrt, einen so hohen Besuch nicht einmal von der Form unseres Urteils in Kenntnis setzt, ist wieder eine Neuerung, die... Er unterdrückt einen Fluch. Verzeihen Sie, ich wurde nicht davon verständigt. Mich trifft nicht die Schuld. Übrigens bin ich allerdings am besten befähigt, unsere Urteilsarten zu erklären, denn ich trage hier, er schlägt auf seine Brusttasche, die betreffenden Handzeichnungen des früheren Kommandanten. Der Reisende: Handzeichnungen des Kommandanten selbst? Hat er denn alles in sich vereinigt? War er Soldat, Richter, Konstrukteur, Zeichner? Der Offizier: Jawohl. Er besieht seine Hände, zieht dann Handschuhe an, zieht eine kleine Ledermappe aus der Tasche. Dabei sagt er: Unser Urteil klingt nicht streng. Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben. Diesem Verurteilten zum Beispiel, er zeigt auf den Mann, wird auf den Leib geschrieben werden: Ehre deinen Vorgesetzten. Der Reisende: Auf den Leib geschrieben? Ja, warum nicht? Kennt er sein Urteil? Nein, denn er kennt sein eigenes Urteil nicht? Nein, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja am eigenen Leib. Aber dass er überhaupt verurteilt wurde, das weiß er doch. Der Offizier lächelt. Auch nicht. Nein? Dann weiß der Mann also auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde? Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen. Der Reisende steht auf. Er muss doch Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen. Der Offizier hängt sich in den Arm des Reisenden und geht mit ihm auf und ab. Jedes Mal, wenn er an dem Verurteilten vorbeikommt, zieht der Wachsoldat die Fessel an und bringt damit den Verurteilten in stramme Haltung. Der Offizier: Die Sache verhält sich folgendermaßen. Ich bin hier in der Strafkolonie zum Richter bestellt, weil ich den Apparat am besten kenne. Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist, er bewegt im Vorbeigehen einen Hebel am Lautsprecher, Stimme des Lautsprechers: Die Schuld ist immer zweifellos. Der Offizier: Die Schuld ist immer zweifellos. Andere Gerichte können diesen Grundsatz nicht befolgen, denn sie sind vielköpfig und haben auch noch höhere Gerichte über sich. Das ist hier nicht der Fall, oder war es wenigstens nicht beim früheren Kommandanten. Er bleibt stehen und löst sich von dem Reisenden. Der Neue hat allerdings schon Lust gezeigt, in mein Gericht sich einzumischen. Es ist mir aber bisher gelungen, ihn abzuwehren und wird mir auch weiter gelingen. Sie wollten diesen Fall erklärt haben. Er ist so einfach wie alle. Ein Hauptmann hat heute Morgen die Anzeige erstattet, dass dieser Mann, der ihm als Diener zugeteilt ist, den Dienst verweigert hat. Er hat nämlich die Pflicht, bei jedem Stundenschlag vor der Tür des Hauptmanns zu salutieren. Gewiss keine schwere Pflicht und eine notwendige. Denn er soll sowohl zur Bewachung wie auch zur Bedienung frisch bleiben. Erstes Zwischenspiel: Die Schuld. Ein Gang mit mehreren Türen. Ein Soldat, der Verurteilte als Double, geht mit scharfen Kehrtwendungen in dem Gang auf und ab. Stundenschlag. Er eilt zur Tür des Hauptmanns, nimmt Haltung an und salutiert. Nimmt das Wachegehen wieder auf. Während er zurückgeht, kommt der Hauptmann von vorn, betritt sein Zimmer, zieht seinen Rock aus, hängt ihn über den Stuhl, setzt sich, entfaltet eine Zeitung und liest. Zweiter Stundenschlag. Der Soldat eilt zur Tür des Hauptmanns und salutiert. Wendet sich zum Gehen. Dritter Stundenschlag. Der Soldat stockt, geht langsam zurück, gähnt, reckt die Arme, lehnt mit dem Rücken gegen den Pfosten, rutscht dann zu Boden und schläft ein. Eine weiß gekleidete Tänzerin tritt auf und tanzt ein Solo. Vierter Stundenschlag. Der Hauptmann lässt die Zeitung sinken, blickt zur Tür und wartet. Dann steht er auf, geht vor die Tür, sieht den zusammengesunkenen Mann, holt die Reitpeitsche und schlägt ihm übers Gesicht. Der Schlafende fährt auf, fasst den Hauptmann an den Beinen, schüttelt ihn. Wirf die Peitsche weg oder ich fresse dich! Dunkel. Das ist der Sachverhalt. Der Hauptmann kam vor einer Stunde zu mir. Ich schrieb seine Angaben auf und anschließend gleich das Urteil. Dann ließ ich den Mann fesseln. Das alles war sehr einfach. Der Reisende ist aufgestanden. Aber behalten Sie doch Platz! Der Reisende abwehrend. Ihre Mitteilungen über das Gerichtsverfahren haben mich zwar nicht befriedigt, aber ich muss zugeben, dass es sich hier um eine Strafkolonie handelt, dass hier besondere Maßregeln notwendig sind und bis zum letzten militärisch vorgegangen werden muss. Der Offizier, ganz recht. Hätte ich den Mann zuerst vorgerufen und ausgefragt, so wäre nur Verwirrung entstanden. Er hätte gelogen, hätte, wenn es mir gelungen wäre, die Lügen zu widerlegen, diese durch neue Lügen ersetzt und so fort. Jetzt aber halte ich ihn und lasse ihn nicht mehr. Ist nun alles erklärt? Aber die Zeit vergeht, die Exekution sollte schon beginnen und ich bin mit der Erklärung des Apparats noch nicht fertig. Der Reisende unterbrechend. Wird der Kommandant der Exekution beiwohnen? Der Offizier. Es ist nicht gewiss. Gerade deshalb müssen wir uns beeilen. Ich werde sogar, so leid es mir tut, meine Erklärungen abkürzen müssen. Jetzt also nur das Notwendigste. Die Bewegung der Ecke wird nach der Zeichnung, auf welche das Urteil lautet, angeordnet. In diesem Falle also auf Ehre deinen Vorgesetzten. Und nun beginnt das Spiel. Aber bitte, treten Sie doch näher. Er setzt die Ecke in Bewegung. Diesmal arbeitet sie reibungslos. Der Verurteilte nähert sich neugierig dem Apparat, den schlafenden Wachsoldaten hinter sich herziehen. Der Offizier wendet sich um und schreit: Hab Acht! Der Soldat lässt sein Gewehr fallen, reißt den Verurteilten zu Boden. Der Offizier, stell ihn auf! Der Soldat zerrt den Verurteilten hoch. Der Offizier, behandle ihn sorgfältig! Dem Soldaten zu Hilfe. Der Verurteilte wird wieder auf die Füße gestellt. Der Offizier schlägt ihm mit seinem Damentaschentuch den Staub von der Uniform. Dann kehrt er zum Reisenden zurück. Als er zu sprechen ansetzt, unterbricht ihn der Reisende. Nun weiß ich schon alles. Der Offizier, bis auf das Wichtigste, die Zeichnungen des früheren Kommandanten. Er schlägt seine behandschuhten Hände gegeneinander und zieht einige Blätter aus der Ledermappe. Hier sind sie! Der Reisende greift nach den Blättern. Der Offizier weicht der Bewegung aus. Ich kann sie Ihnen leider nicht in die Hand geben. Sie sind das Teuerste, was ich habe. Setzen Sie sich, ich zeige sie Ihnen aus der Entfernung. Er zeigt das erste Blatt. Lesen Sie! Der Reisende, ich kann nicht. Es ist doch deutlich. Der Reisende ausweichend, es ist sehr kunstvoll, aber ich kann es nicht entziffern. Der Offizier lachend, ja, es ist keine Schönschrift für Schulkinder. Er steckt das Blatt wieder in die Mappe. Man muss lange darin lesen. Auch Sie würden es schließlich gewiss erkennen. Es darf natürlich keine einfache Schrift sein. Sie soll ja nicht sofort töten, sondern durchschnittlich erst in einem Zeitraum von 12 Stunden. Es müssen also viele, viele Zierrate die eigentliche Schrift umgeben. Für die 6. Stunde ist der Wendepunkt berechnet. Wie still wird der Mann um die 6. Stunde? Verstand geht dem Blödesten auf. Um die Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Der Mann fängt an, die Schrift zu entziffern. Er spitzt den Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern. Unser Mann entziffert sie aber mit seinem Leib. Können Sie jetzt die Arbeit der Egge und des ganzen Apparates würdigen? Der Offizier springt auf die Leiter, die an den Apparat gelehnt ist, und ruft: Achtung! Treten Sie zur Seite! Der Apparat kommt in Gang. Der Offizier glücklich lächelt. Sehen Sie, jetzt arbeitet es störungsfrei, das empfindliche Kunstwerk. Ein Anblick, der einen verführen könnte, sich mit unter die Ecke zu legen. Der Offizier gibt dem Wachsoldaten ein Zeichen. Der Wachsoldat durchschneidet mit einem Messer das Hemd des Verurteilten im Rücken und schüttelt die Fetzen von ihm ab. Der Verurteilte krümmt sich, hält sich den Leib, taumelt, fällt hin. Der Wachsoldat reißt ihn hoch. Der Offizier stellt die Maschine ab. Der Offizier: Alles Schuld des Kommandanten! Habe ich ihm nicht stundenlang begreiflich zu machen gesucht, dass einen Tag vor der Exekution kein Essen mehr verabfolgt werden soll? Aber die neue, milde Richtung ist anderer Meinung. Die Damen des neuen Chefs stopfen dem Mann, ehe er abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. Sein ganzes Leben hat er sich von stinkenden Fischen genährt und muss jetzt Zuckersachen essen. Verstehen Sie das? Der Reisende für sich: Es ist immer bedenklich, in fremde Verhältnisse entscheidend einzugreifen. Ich bin weder Bürger der Strafkolonie noch überhaupt Bürger dieses Staates. Wenn ich die Exekution verurteilte oder gar hintertriebe, könnte man mir sagen: Du bist ein Fremder, sei still. Darauf hätte ich nichts zu erwidern, da ich ja nur in der Absicht reise zu sehen und keineswegs etwa um fremde Gerichtsverfassungen zu ändern. Spräche ich von der Ungerechtfertigkeit des Verfahrens und der Unmenschlichkeit der Exekution, könnte man leicht eine Eigennützigkeit annehmen, obwohl der Verurteilte mir doch fremd, kein Landsmann und ein zum Mitleid gar nicht auffordernder Mensch ist. Der Reisende, dennoch scheint mir der neue Kommandant, wie ich Ihren Erklärungen entnahm, selbst kein Anhänger dieses Verfahrens zu sein. Der Offizier nimmt den Reisenden nach vorn. Die Szene hinter ihnen verdunkelt sich. Sie stehen in scharfem Scheinwerferlicht. Der Offizier: Ich will einige Worte im Vertrauen mit Ihnen sprechen. Ich darf es doch. Der Reisende: Gewiss. Der Offizier: Dieses Verfahren und diese Hinrichtung, die Sie jetzt zu bewundern Gelegenheit haben, hat gegenwärtig, das erkennen Sie richtig, keine offenen Anhänger mehr. Ich bin Ihr einziger Vertreter, gleichzeitig der einzige Vertreter des alten Erbes. An einen weiteren Ausbau des Verfahrens kann ich nicht mehr denken. Ich verbrauche alle meine Kräfte, um zu erhalten, was vorhanden ist. Als der alte Kommandant lebte, war die Kolonie von seinen Anhängern voll. Die Überzeugungskraft des alten Kommandanten habe ich zum Teil, aber seine Macht fehlt mir ganz. Infolgedessen haben sich die Anhänger verkrochen. Es gibt noch viele, aber keiner gesteht es ein. Wenn Sie heute also an einem Hinrichtungstag ins Teehaus gehen und herumhorchen, werden Sie vielleicht nur zweideutige Äußerungen hören. Das sind lauter Anhänger. Aber unter dem gegenwärtigen Kommandanten und bei seinen gegenwärtigen Anschauungen für mich ganz unbrauchbar. Und nun frage ich Sie, soll wegen dieses Kommandanten und seiner Damen, die ihn beeinflussen, ein solches Lebenswerk, er zeigt auf die Maschine, zugrunde gehen? Darf man es zulassen? Selbst wenn man nur als Fremder ein paar Tage auf unserer Insel ist. Es ist aber keine Zeit zu verlieren. Man bereitet etwas gegen meine Gerichtsbarkeit vor. Es finden schon Beratungen in der Kommandantur statt, zu denen ich nicht zugezogen werde. Man ist feig und versteckt sich hinter neuen Verfügungen. Wie war die Exekution anders in früherer Zeit? Zweites Zwischenspiel. Das Fest. Bühne hinter einem Schleier strahlend hell. Ein abgestecktes Karree. Darin die Maschine mit bunten Bändern geschmückt. Fahnen und Fanfaren. Laute Festtagsmusik und Jahrmarktslärm. Hohe Beamte und ihre Damen. Kinder mit Rasseln und Luftballons. Weiß gekleidete Mädchen. Der alte Kommandant erhöht in Paradeuniform, lächelnd und grüßend. Die Maschine in vollem Gang und tanzt von einer nackten Menade. Das Ganze sehr bewegt und farbig, aber eigentümlich gedämpft und sordiniert hinter dem Schleier. Offizier, leise und verzückt. Dann aber kam die sechste Stunde. Manche sahen gar nicht mehr zu, sondern lagen mit geschlossenen Augen im Sand. Alle wussten, jetzt geschieht Gerechtigkeit. Es war unmöglich, allen die Bitte aus der Nähe zusehen zu dürfen, zu gewähren. Der Kommandant in seiner Einsicht ordnete an, dass vor allem die Kinder berücksichtigt werden sollten. Alle den Ausdruck der Verklärung von dem gemarterten Gesicht. Wie hielten wir unsere Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit? Für Zeiten, mein Kamerad. Er umarmt den Reisenden,

Sie überschätzen meinen Einfluss. Spräche ich eine Meinung aus, so wäre es die Meinung eines Privatmannes, um nichts bedeutender als die Meinung eines beliebigen anderen und jedenfalls viel bedeutungsloser als die Meinung des Kommandanten, dessen Ansicht über ihre Gerichtsbarkeit, wie ich fürchten muss, unumstößlich ist. Das Ende ihres Verfahrens ist also gekommen. Meine bescheidene Mithilfe könnte es nicht aufhalten. Der Offizier: Sie kennen den Kommandanten nicht. Sie stehen ihm und uns allen, verzeihen Sie den Ausdruck, gewissermaßen harmlos gegenüber. Ihr Einfluss, glauben Sie mir, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unabgelenkt von falschen Einflüsterungen haben Sie meine Erklärungen angehört und den Apparat zu bewundern Gelegenheit gehabt. Ihr Urteil steht gewiss schon fest. Und nun stelle ich an Sie die Bitte: Helfen Sie mir gegenüber dem Kommandanten. Der Reisende laut: Wie könnte ich denn das? Das ist ganz unmöglich. Ich kann Ihnen ebenso wenig nützen, wie ich Ihnen schaden kann. Der Offizier ballt die Fäuste: Sie können es! Sie können es! Ich habe einen Plan, der gelingen muss. Morgen findet in der Kommandantur unter dem Vorsitz des Kommandanten eine große Sitzung aller höheren Verwaltungsbeamten statt. Der Kommandant hat es natürlich verstanden, aus solchen Sitzungen eine Schaustellung zu machen. Es wurde eine Galerie gebaut, die mit Zuschauern immer besetzt ist. Viertes Zwischenspiel: Die Sitzung. Pantomimen. Sitzungssaal mit Galerie für Zuschauer. Ein langer Tisch mit hohen Verwaltungsbeamten unter Vorsitz des neuen Kommandanten. An der rechten Schmalseite des Tisches der Offizier, ein Double. Sie sitzen und warten. Der Reisende betritt die Galerie. Die Beamten erheben sich. Die Damen auf der Galerie erheben sich. Alle verbeugen sich. Der neue Kommandant grüßt lächelnd und winkend zum Reisenden hinauf. Der Reisende setzt sich. Alle anderen setzen sich. Ein Beamter mit Wasserkopf erhebt sich, auf eine Geste des Kommandanten blättert eine Akte auf, spricht lautlos mit eindringlichen Gesten. Der Offizier vorn: Nach verschiedenen gleichgültigen, lächerlichen, nur für die Zuhörer berechneten Verhandlungsgegenständen, meistens sind es Hafenbauten, immer wieder Hafenbauten. Der Beamte mit Wasserkopf hat sich gesetzt. Lautloses Beifallklatschen am Tisch und auf der Galerie, an dem sich der Offizier nicht beteiligt, kommt auch das Gerichtsverfahren zur Sprache. Der Offizier am Tisch erhebt sich, nimmt Haltung an, salutiert: Ich erhebe mich ganz einfach und erstatte Meldung von der heutigen Exekution. Ganz kurz, nur diese Meldung. Der Offizier setzt sich. Eine solche Meldung ist zwar dort nicht üblich, aber ich tue es doch. Der Kommandant dankt mit freundlichem Lächeln. Der Kommandant dankt mir, jetzt kann er sich nicht zurückhalten. Der Kommandant steht auf und wendet sich an die Galerie. Es wurde eben, so oder ähnlich wird er sprechen, die Meldung von der Exekution erstattet. Ich möchte dieser Meldung nur hinzufügen, dass gerade dieser Exekution der große Forscher beigewohnt hat, von dessen unsere Kolonie so außerordentlich ehrenden Besuch Sie alle wissen. Alle stehen auf und verbeugen sich abermals vor dem Reisenden. Wollen wir nun an diesen großen Forscher die Frage richten, wie er die Exekution nach altem Brauch und das Verfahren, das ihr vorhergeht, beurteilt? Beifallklatschen. Der Offizier tut sich besonders hervor. Natürlich überall Beifallklatschen, allgemeine Zustimmung. Ich bin der Lauteste. Der Kommandant verbeugt sich vor dem Reisenden. Der Kommandant verbeugt sich vor Ihnen und sagt: Dann stelle ich im Namen aller die Frage. Der Reisende tritt an die Brüstung der mit weit ausholenden Gesten in großer Erregung. Der Offizier fiebern: Jetzt kommt endlich Ihr Wort. Setzen Sie sich keine Schranken. Machen Sie mit der Wahrheit Lärm. Beugen Sie sich über die Brüstung. Brüllen Sie. Der Reisende: Brüllen? Der Offizier: Aber ja, brüllen Sie dem Kommandanten Ihre Meinung, Ihre unerschütterliche Meinung ins Gesicht. Der Reisende vorn schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Hinten dunkel. Der Offizier: Aber vielleicht wollen Sie das nicht. Es entspricht nicht Ihrem Charakter. In Ihrer Heimat verhält man sich vielleicht in solchen Lagen anders. Die Szene hinten wird wieder hell. Die Situationen wiederholen sich in schnellem Ablauf. Der Beamte mit dem Wasserkopf setzt sich, Beifallklatschen. Der Offizier macht Meldung, der Kommandant erhebt sich und stellt seine Frage. Der Offizier: Stehen Sie gar nicht auf! Winken Sie nur den Ihnen zunächst sitzenden Beamten heran! Der Reisende oben auf der Szene tut so und flüstern Sie ihm ein paar Worte ins Ohr. Der Beamte erstarrt, geht dann zum Tisch zurück, gibt des Reisenden Worte flüsternd an den ihm zunächst sitzenden weiter und so reihum, bis sie zum Kommandanten gelangen. Der Kommandant steht auf, alle stehen auf, bis auf den Reisenden. Der Offizier vorn flüstern: Bemerken Sie die Wirkung? Alles Weitere übernehme ich. Und glauben Sie, wenn meine Rede den Kommandanten nicht aus dem Saale jagt, so wird sie ihn auf die Knie zwingen, dass er bekennen muss: Ich beuge mich. Dunkel. Ende des vierten Zwischenspiels. Der Offizier: Das ist mein Plan. Wollen Sie mir zu seiner Ausführung helfen? Aber natürlich wollen Sie. Mehr als das. Sie müssen. Der Offizier packt den Reisenden an beiden Armen und sieht ihm schwer atmend ins Gesicht. Der Reisende: Nein. Der Offizier lässt die Arme sinken. Der Reisende: Wollen Sie eine Erklärung? Der Offizier nickt stumm. Der Reisende: Ich bin ein Gegner dieses Verfahrens. Ihre ehrliche Überzeugung geht mir nahe, aber sie kann mich nicht beirren. Der Offizier, lächelnd und überlegen, keineswegs irritiert: Das Verfahren hat sie also nicht überzeugt. Dann ist es Zeit. Der Reisende schnell: Wozu ist es Zeit? Der Offizier bleibt stumm, geht zum Apparat, betrachtet ihn lange, geht dann zu dem Verurteilten. Er sagt: Du bist frei. Der Verurteilte rührt sich nicht. Der Offizier: Nun, frei bist du. Der Verurteilte reißt an den Fesseln wie ein Tier. Der Offizier: Du zerreißt mir die Fesseln, sei ruhig! Er löst mit Hilfe des Soldaten die Fesseln. Der Verurteilte springt umher. Der Offizier herrscht ihn an: Betrage dich anständig! Der Verurteilte beruhigt sich und sieht ihn demütig an. Der Soldat lacht. Der Offizier zieht die Handschuhe an, entnimmt der Ledermappe ein Blatt und geht zum Reisenden. Er sagt: Lesen Sie. Der Reisende: Ich kann nicht. Ich sagte schon, ich kann die Blätter nicht lesen. Der Offizier: Sehen Sie die Schrift doch genau an. Er tritt hinter den Reisenden, das Blatt in der rechten, und zieht mit dem linken Zeigefinger in großer Höhe die Buchstaben nach. Dabei buchstabiert er langsam: S, E, I, G, E, R, E, C, H, T, heißt es. Jetzt können Sie es doch lesen. Sei gerecht, heißt es. Der Reisende: Mag sein. Ich glaube, dass es dort steht. Der Offizier: Nun gut. Der Offizier geht zum Apparat, richtet an einigen Stangen und Hebeln, befestigt auch das Blatt mit dem Urteil. Währenddessen zieht der Verurteilte sein zerschnittenes Hemd wieder an und dreht sich tanzend im Kreis vor dem Wachsoldaten, der in die Hocke gehend im Takt dazu in die Hände klatscht und lacht. Der Offizier knöpft seinen Uniformrock auf, zieht die beiden Damen Taschentücher aus dem Kragen und wirft sie dem tanzenden Verurteilten zu. Er ruft: Hier hast du deine Taschentücher! Zum Reisenden gewendet: Geschenke der Damen! Der Verurteilte fängt die Taschentücher und schwenkt sie in der Luft. Ein Wachsoldat versucht, sie ihm zu entreißen. Sie tanzen beide wild und ausgelassen. Thank you. Der Offizier zieht seinen Degen, salutiert mit ihm vor dem Apparat. Dann zerbricht er den Degen über dem Knie. Er zieht seinen Uniformrock aus, legt ihn sorgfältig zusammen und wirft ihn dann achtlos beiseite, die Mütze hinterher. Er lächelt den Reisenden an, geht dann rückwärts mit dem Lächeln auf dem Gesicht in den Apparat hinein, bis er von ihm ganz umschlossen ist. Der Verurteilte, der Wachsoldat und der Reisende stehen, ohne sich zu regen, rechts und links mit dem Rücken zum Zuschauer. Der Apparat beginnt zu arbeiten. Der Wachsoldat und der Verurteilte tanzen in wilden Sprüngen um die in vollem Gang arbeitende Maschine. Der Reisende schreit: Geht nach Hause! Sie gehen, wenden sich noch einmal um. Der Reisende droht ihnen mit der Faust. Sie verschwinden. Unter sich. Der Lautsprecher sagt noch einmal leise, stockend: Sei gerecht. Der Reisende: Sei gerecht, so heißt es. Dunkel. Nachspiel. Das Teehaus. Eine Terrasse mit Tischen und verschnörkelten Eisenstühlen. Bunte Markise. Flanierende Leute, heiter gekleidet. Gäste an den Tischen. Tanzende Paare. Thank you. Ein Liebespaar tanzt einen Pas de Deux. Das Liebespaar setzt sich rechts vorn an einen kleinen, runden Tisch. Das Mädchen auf den Schoß des Kavaliers. Sie schnäbeln. Der Reisende tritt auf. Die Gäste flüsternd. Es ist ein Fremder. Er will das Grab ansehen. Der Kellner. Sie suchen das Grab des Alten? Der Reisende. Hier? Der Kellner. Es stimmt. Der Alte ist hier begraben. Ein Platz auf dem Friedhof ist ihm vom Geistlichen verweigert worden. Man war eine Zeit lang unentschlossen, wo man ihn begraben sollte. Schließlich hat man ihn hier begraben. Der Reisende, wo? Der Kellner zum Liebespaar. Gestatten? Das Liebespaar steht auf. Der Kellner rückt den Tisch beiseite. Ein niedriger Grabstein wird sichtbar. Der Reisende kniet nieder und liest. Hier ruht der alte Kommandant. Seine Anhänger, die jetzt keinen Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet. Ferne Fanfare, die in einen Marsch übergeht. Man hört aus dem Lautsprecher marschierende Bataillone und Waffen klirren. Der Reisende flieht. Alle wenden sich nach ihm um. Ein vielstimmiges Lachen. Dunkel. Eine Stimme, das menschliche Wesen, leichtfertig in seinem Grund, von der Natur des auffliegenden Staubes, verträgt keine Fesselung. Rias Berlin brachte »In der Strafkolonie« von Franz Kafka. Szenisch eingerichtet und gesprochen von Willi Schmidt. Musik Erwin Hartung. Es spielten Lothar Brodack Klavier und Mitglieder des Radiosymphonieorchesters Berlin unter der Leitung von Robert Wolff.